Da klatscht gar keiner. Doch, gleich klatschen die Dachdecker von Firma Ton, Gebrüder Ton. Ich kenne aber nur einen Ton. Der kommt immer mal bei uns vorbei, bespricht den Kostenvoranschlag und sitzt so komisch geduckt, weil unsere Nachbarin ist eine ehemalige Klassenlehrerin. Und die hat ihm damals schon gesagt, puh, aber aus ihm ist ja was geworden, nämlich unser Dachdecker. Und seine Leute klettern hier auf dieser Gaube. Ich mag so Worte aus handwerklichen Fachsprachen. Gaube, Drempel. Ich habe hier zum Beispiel einen Drempel. Let up Drempels. Ja, aber auf Deutsch ist es nicht die Bodenwelle, sondern das senkrecht abgefällte Wandstück in einer Dachschräge, unter einer Dachschräge. Das ist der Drempel. Nee, das nicht. Unten am Fußboden. Ah. Genau. Und da klettern die rum. Und heute ist der Tag, wo der Ziegel passend gesägt wird für den First und für die Ecken, wo die beiden Dachkanten aneinander stoßen. Und das werdet ihr hören. Und damit herzlich willkommen. Ja. Der Podcast mit dem Dachschaden. Lucky und Fred. Lucky! Fred! Das ist ja der Lucky, wie schön. Wir machen einen neuen Podcast. Die Nummer, ich sag jetzt mal, ungeschützt 27. Kannst du rausschneiden? 29. Siehste? Die Nummer 29 und alle sind wieder da. Zumindest wir sind wieder da. Mhm. Nochmal in deiner Dachgaube, wo wir jetzt lange nicht waren, weil wir zwei Live-Shows gemacht haben, die schön waren. Das hat Spaß gemacht. Das letzte Mal waren wir in Berlin. Wenn wir heute da wären, hätten wir einen Feiertag. Feiertag in Berlin kommt einem vor, also kann man sich gar nicht vorstellen, dass es das gibt. Nein, die Berliner hatten ja im bundesweiten Durchschnitt viel zu wenig Feiertage, weil sie, glaube ich, aus der Multireligiosität der Stadt nicht die Konsequenz gezogen haben wie Nordrhein-Westfalen, das sowohl alle evangelischen als auch alle katholischen Feiertage hat, sondern eben dann bitte lieber gleich gar keinen. Ich glaube, so hohe SED-Feiertage sind unterwegs abgeschafft worden aus politischen Gründen. Und nun hatte man sich also sozusagen die Wildcard geholt, lieber Bund, wir haben zu wenig Feiertage, lass uns noch einen haben. Und Rot-Rot-Grün hat für den Weltfrauentag, den 8. März, entschieden. Wenn das so wäre wie in Österreich, wo bisher an Karfreitag nur die Protestanten frei hatten, müssten heute eigentlich nur die Frauen frei haben? Ja. Wäre aber auch wieder Quatsch, ist mir dann aufgefallen, weil wenn eine Frau am Weltfrauentag frei hat und der Mann arbeiten gehen muss, hat die Frau dann am Ende trotzdem die Kinder zu Hause, weil Kindergärten, Grundschulen sind ja auch überwiegend mit Frauen besetzt. Und wenn die alle frei haben, sind die Kinder dann auch zu Hause. Also dann lieber alle zu Hause. Und ja, die Marktwirtschaft hat noch keinen Zugang zu diesem Tag gefunden, den man jetzt irgendwo zwischen Valentinstag, Muttertag und Gedenken an die Heilige Maria positionieren müsste. Ich wüsste nicht, was ich meiner Gefährtin zum Weltfrauentag schenken sollte. Bitte keine Blumen, also keine Rosen. Das ist falsch? Das ist definitiv falsch. Das ist lieb gemeint, aber... Kann ich auch zu Muttertag dann nicht mehr steigern? Ja. Ja, Mädels. Also die Frauenquote hier ist wie immer hoch. Absolut. Aber ansonsten Gender Pay Gap gibt es bei uns nicht. Die Frauen, die hier nicht arbeiten, bekommen genauso wenig wie wir. Richtig. Ich habe heute Morgen schon auf Radio 1 gehört, wo nur Frauen musizieren und nur Frauen moderieren. Das ist eine tolle Sache. Und dann kommt immer die Stelle, wo ich sofort wieder aussteige. Ich weiß, du nicht. Wir können das ja auch besser. Ich sage, ach wie schön, die ganze Frauenbewegung, 40 Jahre Anlauf dafür, dass ihr alle Fehler nochmal machen dürft, von denen ihr uns Männern gerade erklärt, dass es Fehler waren. Zum Beispiel Männer können das besser. Ich finde, man könnte ja versuchsweise trotzdem mal irgendwie 10 Jahre quasi das Rollenverhältnis umkehren. Mhm. Also überall da, wo gerade Männer sitzen, Frauen hinsetzen und umgekehrt. Und wenn es signifikant schlechter läuft in der Welt, dann kann man nochmal über alles diskutieren. Aber ich weiß, also Angela Merkel ist jetzt schon etwas mehr als 10 Jahre Bundeskanzlerin und Ursula von der Leyen, glaube ich, marschiert weit über ihr 10. Jahr als Ministerin hinaus. Und seitdem die beiden dran sind, ist Deutschland an so viel Kriegen und Kampfeinsätzen beteiligt wie niemals zuvor. Also in dem Teil halte ich den Versuch für abgeschlossen. Hatte ich als Frau mir mehr von erwartet. Touché. Aber es gibt noch Päpstin zum Beispiel, ist noch nicht gemacht worden. Je nachdem, wie man, also gibt es ja auch Gerüchte, dass ja, da und so weiter. Es gibt ein Buch, dass eine Frau in Männerkleidern mal Päpstin gewesen sei. Und wenn ich Frau Kramp-Karrenbauer richtig verstanden habe, dann werden Päpste ja vielleicht auch nur Leute, die Männer, die noch nicht wissen. Womit wir bei Bütt reden werden. Ja, wir müssen. Kramp-Karrenbauer, doch, das muss ich nur sagen. Ja. Ich weiß nicht so richtig, mit wem wir es da zu tun haben, weil sie zum Beispiel Dinge raushaut, wie das Migrationsproblem ist die wichtigste Aufgabe, was ja eigentlich eher die Lenore gewaschene Aussage und Version von Seehofers Mutter aller Probleme ist. Also da finde ich sie stramm rechts, weit rechts von Angela Merkel. Dann ist sie im BAMS-Interview mit Karin Göring-Eckardt und versteigt sich zur Frauenquote in der Union und tendenziell zu Göring-Eckardts Forderungen Frauenquote im Bundestag. Da ist sie weit, also ich glaube, das vergrault dann wieder viele rechte, alte, weiße Männer. Und dann haut sie so einen schlüpfrigen Witz raus, gut, Karneval, bläh. Ja, da ist halt Niveau verboten. Ich weiß nicht, mit wem man es in AKK zu tun hat zurzeit. Nee, das stimmt. Ich glaube, sie sondiert. Also sie guckt halt wirklich hier mal, da mal irgendwie, wie weit kann ich gehen, was bringt mir das und sowas. Kann ich gleichzeitig links und rechts von Merkel sein. Genau. So. Und aber lass uns vorne anfangen. Ich glaube, mit AKK bin ich vorgealt und wir wollen. Nee, das ist doch alles gut. Wir müssen leider über Karneval sprechen. Das tut mir auch leid. Wie ist dein Verhältnis zu Karneval? Als ich in Köln gelebt habe und so ab November auch in Clubs plötzlich 12 Minuten Wiener Walzer vom DJ gegen die Tanzenden verhängt wurden und man sich dachte, was ist zum Teufel jetzt hier los? Und man merkte, ach nee, das ist die Art des DJs, hier im November den Karneval zu eröffnen. Und die Mädchen waren begeistert und wollten alle Walzer tanzen. Und begeisterte Mädchen sind natürlich das beste Argument für alles in einem gewissen Lebensalter. Dann fand ich das sehr authentisch. Und wenn man diese 3 Monate anschwellender Massenpsychose in Köln miterlebt, ist man am Rosenmontag ganz schön jeck. Also dann dieser Kaltstart in Bielefeld in den Zug, in Dortmund komplett kleiner Feigling besoffen, in Köln Knüller aus dem Zug stolpern und Jeck sein, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber ich bin ja auch häufiger in Köln und sowas und mit der Zeit habe ich doch so mit dem Straßenkarneval meinen Frieden gemacht. Wenn die da stehen mit Samba-Truppe im Bahnhof und sowas, das macht Spaß, das geht ab, das gefällt. Er wird auch nicht gegrapscht. Ja, wenn die mehr Karneval hätten, würde weniger am Hauptbahnhof gegrapscht. Weiß ich jetzt nicht. Oder mehr auch von Frauen. Ja, da ist es tatsächlich, ich glaube, im Karneval kann es dir tatsächlich auch massiv passieren, dass Übergriffe auch mal in die andere Richtung kommen. Ich sage nur, Biber fast leer. Ja, das stimmt. Haben wir eigentlich einen Tag, an dem Männer Frauen symbolisch die Geschlechtsteile abschneiden? Fehlt der uns irgendwie? 364. Denke ja. Bernd Stelter, Lord Haskethew. Also ich glaube, Bernd Stelter ist ja ein Doppelname. Der ist mit Vornamen Wolfgang, ne? Wolfgang Bernd Stelter. In Köln geht es mir immer so, dass ich Briefe bekomme an Friedrich Küppers-Busch, weil bei Küppers Kölsch ist bei denen die Welt zu Ende. Und wenn dann noch einer irgendwie anders hinten dran heißt, ist es wahrscheinlich ein diplomierter Sozialpädagoge, der Frau Busch geheiratet hat. Kann dir nicht passieren. Hein Seher. Doch, das ist wahrscheinlich der große Bruder von Hein Blöd. Oder? Jedenfalls hat Bernd Stelter eine jecke Rede gehalten, indem er sich nach gerade karrenbauerschem Humor dem Doppelnamen zugewandt hat. Also ich habe es nicht gesehen, das heißt, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich weiß die Rampe nicht dahin. Ich habe dann gelesen, dass es irgendwie... Kann man 70 Jahre danach schon wieder von Rampe sprechen? Also am Ende stand irgendwas, was eigentlich eine Pointe hätte werden sollen und mit einem Doppelnamen zu tun hatte. Genau. Und da muss man natürlich sagen, hui, das ist jetzt nicht sonderlich witzig so. Aber andererseits... Ich glaube, wir haben in Podcast Nummer 2 festgestellt, dass die Grande Dame, die Pythia vom Bodensee, Elisabeth Nölle-Neumann, durch ihre Heirat mit Herrn Leibniz-Müller, vorübergehend aber 7 Jahre lang absolute Weltrekordhalterin war mit 4 Nachnamen, weil sie von Nölle-Neumann als eingeführter Marke auch für ihr Marktforschungsinstitut nicht lassen wollte und aber natürlich auch ausdrücken wollte, dass sie jetzt mit Herrn Müller-Leibniz verheiratet ist. Elisabeth Nölle-Neumann-Müller-Leibniz. So, aber das war vor dem Krieg im Grunde, Podcast 2 oder 3, 2014. Jetzt hat Bernd Stelter das alles mal abgehört und gesagt, boah, super, hat doch kein Schwein gehört, den Podcast, kann ich auch mal einen Witz machen. Daraufhin stand eine Dame aus dem Jeckenpublikum auf und sagte, ich heiße Lord Haskett Fortescue und finde das nicht lustig. Ja, das ist natürlich so ungefähr das Männlichste, was man als Frau machen kann, in dem Moment empört sein, wo es einen selber trifft. Ich möchte jetzt nicht Bernd Stelter zu nahe treten, aber so generell Karneval. Also Köln vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber sagen wir mal so, Karneval in Mainz ist im Prinzip ein Parteitag der Republikaner in den 80er Jahren in Reimform. Ja, während eines lang anhaltenden Streiks der Gagschreibergewerkschaft. Ja. Und So, also du findest eigentlich das maskulin, von der Frau dann aufzustehen, zu sagen, ich heiße Frau Große-Röwekamp und finde es nicht lustig, wenn über Doppelnamen Witze gemacht werden. Genau, weil auf dem Weg dorthin bei so einer Karnevalsveranstaltung, also wenn man zu einer Karnevalsveranstaltung geht, finde ich, erwartet man ja geradezu, dass irgendein schlechter Witz über Gemüsetürken, die Ali heißen, oder über irgendwelche Schwarzen oder über Frauen oder was auch immer gemacht wird. Und wenn dann an der Stelle, wo es einen dann selber betrifft, wenn man selber einen Doppelnamen hat, man sagt, das ist jetzt aber nicht mehr lustig, so, dann kommt die Dimension dazu. Natürlich kann ich das verstehen, es gibt gute Gründe, das nicht lustig zu finden und sich darüber zu empören und sowas, sich dann aber da vorne hinzustellen und quasi die Veranstaltung zu stören, da sehe ich so eine Gefahr. Also jetzt in dem Fall. Also Veranstaltung stören finde ich eigentlich gut. Von seiner Anlage her ist der Karneval ja ein antiautoritäres Ereignis. Nicht zufällig sind die Hochburgen drei Bischofssitze, wo also gesagt wurde, vor der Fastenzeit scheißen wir mal auf alle Regeln und machen uns über die Autorität lustig. Daher kommt dieser Uniformfetisch beim Karneval, weil die hat auch die weltliche Obrigkeit, das Militär, die Polizei, die Truppen hochgenommen wurden. Und es geht dem Karneval ja komplett ab, dass mal einer aufsteht und sagt Arschlecken. Unter dem Aspekt hast du wiederum recht, aber jetzt, also ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber ich hatte dann so den Gedanken, so, du hast irgendwo eine Theateraufführung und plötzlich steht jemand von der AfD auf der Bühne und sagt, das ist nicht lustig. Und da hätte ich halt wirklich Kopf, Bauch und Gliederschmerzen. Also das ist halt, da geht's, ich tue mich schwer, hier den Begriff der Kunstfreiheit zu verwenden, weil es halt, ich halte es halt nicht so für Kunst, aber trotzdem ist es im Prinzip, berührt es den Bereich, und da finde ich es halt wirklich schwierig. Also in dieser Situation, in diesem Standoff zwischen dieser Frau und Herrn Stelter, ich finde das eine sehr komplexe Situation, wo ich jetzt nicht irgendwie sagen kann, der eine ist gut, der andere ist schlecht und sowas, sondern es hat ganz viele Dimensionen. Ich finde es gut, dass es eine Diskussion darüber gibt, ob man jetzt solche Witze machen kann oder muss. Kann sicherlich. Du kommst dann natürlich ganz schnell wieder in den Bereich, wo Leute brüllen, ja, was ist denn mit der Meinungsfreiheit und sowas und Zensur und so. Und es geht ja nicht darum, dass das jemand verbieten will. Ich finde nur, wenn man auf einer Bühne steht und irgendwelche Sachen sagt, dann muss man auch damit leben, dass es Leute gibt, die diese Position nicht gut finden. Ich überlege gerade, ob eine Alkoholkontrolle helfen würde. Karneval. Ja, dass man sagt, unter 2% darfst du nicht aufstehen und wieder Rede geben, aber ab 2% musst du. Promille heißt es, glaube ich, ne? Prozentverlust. Ich Isländer wäre, würde ich Willi Sonn heißen. Boom. Die haben das Problem nicht. Also wir können auch über das ganze Thema Namen natürlich nochmal sprechen, weil das ist ja tatsächlich, also wir heißen ja zum Beispiel beide anders als unsere Kinder. Also beide, auch, ja. Auch die Namen. Ja, am Weltfrauentag möchte ich das gerne mal ansprechen, dass ich hatte noch den Mundschutz aus dem Kreissaal in der Hosentasche und stand vor einem Zuchtwesensbeamten am Dortmunder Jugendamt, und der sagte mir, ich bin der gesetzliche Vormund des Kindes, also meines Sohnes, und was wollen Sie denn eigentlich? Und ich sage, ich bin der Vater. Beweisen Sie das mal. Ich sage, hier, fragen Sie meine Frau, die liegt noch im Kreissaal. Also da sind noch winzige Züge von Matriarchat. Zu dem Zeitpunkt 91 gab es keine Chance, rechtliche Chance, dass mein Sohn mal einen Namen bekommen hätte. Das ist dann später geändert worden. Bei meiner Tochter 96 hätten wir es schon machen können. Hätte aber dazu geführt, dass mein Sohn nach mir, meine Tochter nach meiner Frau heißt. Und das war dann Blödsinn. Also heißen sie beide nach Sabine. Ah, das wusste ich auch nicht. Okay. Du hättest das schon vereinbaren können. Ja, ja, genau. Also die haben uns im Kreissaal, also so ein paar Stunden vor der Geburt, gefragt, wie soll denn der Nachname sein? Und wir haben sie nach dem Vornamen gefragt, heute egal. Ja, aber das war wohl. Wir warten mal das Geschlecht ab. Nee. Aber bei Torben ist immer schön. Wir haben jetzt echt gefragt, was soll denn der Nachname sein? Und wir so, überlegen Sie sich das mal, weil das müssen wir dann schon eintragen und sowas. Und dann haben die uns halt ein paar Stunden Zeit gegeben und haben gesagt, so, ja, Frau. Was auch dazu führt, dass ich mich beim Kinderarzt immer mit dem Nachnamen meines Kindes melde, weil ich möchte die auch nicht zusätzlich verwirren dann irgendwie. Nee. Das ist auch. Und das ist aber tatsächlich dieses Ding mit diesen Namen. Und ich finde das tatsächlich irgendwie merkwürdig, dass man sich zum Beispiel bei einer Eheschließung für eines entscheiden muss oder halt beide so bleiben. Also ich kann ja das Bedürfnis verstehen, eine neue Familie zu gründen und damit einen neuen Namen zu haben. Dann fände ich es aber ganz cool, wenn man bei einer Eheschließung einfach sagen kann, okay, und wir suchen uns jetzt einen neuen gemeinsamen Nachnamen aus. Weil so das erinnert an die Zeit, als jüdische Deutsche bei den Behörden einen Nachnamen kaufen mussten, weil es innerhalb der jüdischen Community eher unüblich war, Nachnamen zu haben. Und daher kommen solche Namen wie Goldstein oder Silberzweig, wo man gesagt hat, okay, wenn ich den jetzt für sehr viel Geld von diesen Schweine nicht-jüdischen Deutschen kaufen muss, dann soll es aber auch was Schönes sein. So, also das, ich weiß nicht, was hättest du denn genommen, wenn du einen hättest aussuchen können? Beckenbauer doch. Keine Ahnung, da hast du... Kennt dich die ganze Welt. Das ist natürlich das nächste Problem, aber ich finde es halt trotzdem auch komisch irgendwie, dass du ja quasi mit der Auswahl des Nachnamens, was in den meisten Familien, also zumindest in meiner Elterngeneration ja eigentlich immer bedeutet, Mann, dass du damit quasi so eine Richtung vorgibst, so einen Schwerpunkt vorgibst, aus welchem Zweig der Familie du kommst oder auf welchen Zweig du dich berufst. Ja. Weißt du, also bei mir ist jetzt Heinzer quasi das Dominante, ja. Obwohl das im Prinzip schon gar nicht stimmt, weil... Müssen die Gene auch nicht so sehen, ne? Du kannst dann durchaus wie deine Mutter aussehen und sein und fühlen. Ja, und also ich weiß halt nichts über, oder sehr, sehr wenig über die Familie Heinzer, also die Familie meines Großvaters väterlicherseits. Mhm. Ich weiß zum Beispiel sehr viel über die Familie Röhlen, meiner Großmutter väterlicherseits, eine industriellen Dynastie sozusagen. So. Und das ist auch eigentlich die dominante Seite, wenn es um diese Familie geht. Die fast noch dominantere Seite ist die Familie Großmutter mütterlicherseits, die aus Hamburg und Umgebung kam. Meine Großmutter ist in Berlin geboren. Ein echtes Matriarchat, was da auch vorgeherrscht hat, weil über zwei Generationen nur Frauen geboren wurden. Und das ist fast die prägendere Seite für mich, würde ich sagen, die aber in Sachen Namen und sowas überhaupt nicht vorkommt. Ja. Und jetzt reden wir anlässlich Viele Leute schreiben jetzt mit und denken, jetzt kann ich endlich mal die Abstimmung von Lukas aufschreiben. Machen sich so kleine Piktogramme und so. Ja, Dann kann man auch mal in der Wikipedia nochmal. Also hat doch Bernd Stelter ein gutes Werk getan, uns praktisch die Flanke reinzutun, dass ich sage, in meiner bergischen Heimat gab es ja Straßen wie Silberberger Weg, Bleibergquelle und auch einen Wald, in dem Kupfer gefunden wurde. Also es gab da viele Minen und da hat man eben nicht Kohle, sondern Erze gefördert und in einem Wäldchen wurde Kupfer gefunden und auf Bergisch Platt ist das Kupfer Küpper und der Wald ein Busch und fertig ist mein Familienname, Küppersbusch. Und mich begleitet das Trauma meiner Mutter, die eine Geborene vom Bauer war und damals noch 50er Jahre durch ihre Eheschließung diesen tollen westfälischen Landadeltitel verlor. Und eben Küppersbusch hieß und dem ein Leben lang nachtrauerte. Ja, wenn ich so jung wäre wie ihr, dann hätte ich den Vater ja gar nicht vom Standesamt heiraten müssen. Dann könnten wir alle vom Bauer heißen. Ich würde Friedrich Wilhelm vom Bauer heißen und hätte ab Geburt nicht mehr gearbeitet. Ja. Ja. Von daher war dieses Trauma, ich habe einen geilen Namen, aber jetzt ist er weg, mir bekannt, als meine Kinder meinen Namen nicht bekamen und alles ist gut. Meinst du, es war dann eine direkte Reaktion von Annegret Kramp-Karrenbauer auf diesen Bernd Stelter-Witz zu sagen, wenn wir schon über schlechte Witze im Karneval reden, dann möchte ich aber hier, dass es um mich geht, also dass es zentral um mich geht, dass ich das Subjekt dieser Veranstaltung bin und nicht das Objekt. Ich fand dann den zweiten Sprung in ihrem Dreisprung und freue mich auf den dritten sehr interessant, wo sie sagte, wir dann in einer nachfolgenden Büttrede, wir sind aber auch die verkrampfteste Nation der Welt. Da ist ein Fall für einen Gesundheitsminister erstmal. Und mir fehlte jetzt zumindest im Karnevalskontext da der Relativsatz, deshalb fick mich endlich durch, du Luder. Also ist Annegret Kramp-Karrenbauer das Partyhuhn, von dem ich mir sagen lasse, jetzt krieg doch mal die Hüfte rund, Alter. Ich finde, sie ist in gewisser Hinsicht in dieser Mischung aus Katholizismus, Ausländerfeindlichkeit und wenn es was zu gewinnen gibt, bin ich Feministin. Ich finde sie nicht unverkrampft. Nee, vor allen Dingen, also... Wollen wir für unsere Hörerinnen und Hörer einfach das nochmal kurz einspielen? Nach der Nummer haben wir keine Hörerinnen mehr. Ja, hau rein. Pass auf. Also, weil ich finde, es ist immer die eine Sache, einen sehr, sehr schlechten Witz zu machen, der keine Pointe hat. Die andere Sache ist auch noch, ihn richtig schlecht zu performen. Und wenn wir das jetzt nacherzählen würden, würde es womöglich auf irgendeine Art nochmal lustig werden, weil wir das können. Also man muss sich nochmal anhören, wie schlecht Frau Kramp-Karrenbauer diesen Witz vorgetragen hat. Und dann, das ist ja wohl der Gipfel. Wird uns Frauen vorgeworfen, selbst ist die Frau. Ja, natürlich ist die Frau selbst, weil sie es sein muss. Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja. So, hast du begriffen? Also, ich habe jetzt begriffen, warum unser Freund Serda Somunjo mich neulich fragte, ich habe eine Frage von Paul Ziemiak, der muss eine Büttrede halten, ob Serda ihm die schreiben kann. Da muss ich sagen, Paul Ziemiak, Hut ab, weil Respekt vor Professionalität auch in dem Bereich ist einfach professionell, ist genau richtig. Ich möchte nicht wissen, wer, wenn es beim Orden wieder den tierischen Hugo in Aachen jemals eine gute Rede gab, wer die geschrieben hat. Also wofür sich Harald Schmidt noch heute schämt oder so. Es kommt nicht raus. Aber ist das geil? Paul Ziemiak fragt Serda Somunjo. Das ist tatsächlich geil. Wir haben nicht gesagt, ob Serda das macht. Aber habe ich Frau Kramp-Karrenbauer jetzt richtig verstanden? Die Frauen müssen selbstständig sein und stark und aktiv, weil die Männer so verweichlicht sind, dass sie nicht wissen, ob sie im Stehen oder im Sitzen pinkeln dürfen. Und deswegen mache ich jetzt noch einen Witz über Intersexuelle. Hä? Ich glaube, das ist, hast schon recht, das ist so Jens Spahn-Humor. Das ist einfach alles, was sich zerbrechlich und mutig ans Licht der Öffentlichkeit wagt, darf in dieser Gesellschaft damit rechnen, erstmal auf die Fresse zu kriegen. Das ist so Mario Barth-Mehrheitshumor halt. Also mal davon ab, dass ich halt immer noch nicht verstehe, gegen wen sich der Witz überhaupt richtet. Also wenn er sich gegen die Männer richtet, im Karneval reicht es zu sagen, irgendwie Unterhose, Männer, Frauen, Buffte. Und wenn der Tusch kommt, lachen die. Dafür trinken die ja so viel, damit das geht. Ich gebe ihr mal, gibt es einen deutschen Begriff für Benefit of the Doubt? Im Zweifel für einen Angeklagten. Ja, sowas. Also ich möchte... Welpenschutz? Ich möchte mal ihr zugunsten annehmen, dass sie jetzt vielleicht nicht zwingend auf Intersexuelle draufschlagen wollte. Ja. Also die nicht das Ziel der Attacke waren, sondern nur die Punchline. Pointe ist das französische Wort dafür. Vielleicht erfahren wir bei dieser Gelegenheit einfach, wie es im Saarland wirklich zugeht. Also das Besondere ist nicht die Entgleisung von Frau Kramp-Karrenbauer, sondern dass sie damit im Saarland alles geworden ist. Vielleicht sind die alle so. Das würde Honecker erklären, Lafontaine erklären, den Tatort Saarbrücken erklären, das würde Flammkuchen erklären, das würde erklären, warum die Franzosen vielleicht froh sind, den Reinschlagen wieder losgeworden zu sein. Da geht ein Licht auf. Im Südwesten dieser Republik. Ja. Und es ist aber natürlich, es gehört schon zu ihrem Prinzip immer so, zu sagen, Schwule und Inzest und sowas, das ist im Prinzip irgendwie so das Gleiche und Intersexuelle so ha. Und wenn sie jetzt sagt, im Karneval muss man doch mal einen Spaß machen können, okay, meinetwegen. Ich find's ein bisschen schwierig, schon mal zu sagen, Karneval sei ein Grundstock der deutschen Identität, weil ich glaube, du wirst kaum ein Thema finden in Deutschland, das so sehr spaltet wie Karneval. Also du wirst auf der einen Seite sehr, sehr viele Befürworter finden und auf der anderen Seite viele Leute, die es hassen. Und wenn du sagen willst, was macht Deutschland aus, so das klassische CDU-Thema und sagst Karneval, da würde ich sagen... Doch, da widerspreche ich. Genau dieser Zwist, die eine Hälfte findet es gut und die andere Hälfte findet es scheiße, das ist typisch deutsch. Das kannst du auf den ADAC, auf Schützenvereine, auf die Wiedervereinigung, auf den deutschen Militarismus oder Pazifismus, kannst du auf alles anwenden. Stimmt. Typisch deutsch ist, eine Hälfte findet es geil und die andere sagt, Sportschau, mach aus. Also diese gelebte Schizophrenie von Frau Kramp-Karrenbauer, die deutsche Verkrampfung beschimpft und sich keine Sekunde lang die Frage stellt, wie konnte es sein, dass die mächtigste Frau der mächtigsten Partei in diesem verkrampften Land sie ist? Das ist deutsch. Ja, stimmt. Gut. Und da bist du dann bei dem Punkt, kann man auch mal, wenn das Motto des Abends Lachen und Humor ist, vertragen, dass über mich gelacht und humorisiert wird. Frau Doppelnamen, ja. Tendenziell, ja. Genau. Und der andere Aspekt ist ja, dass die Idee hinter Karneval, love it or hate it, ja die ist, dass die Obrigkeit verlacht wird und nicht, dass sich die Obrigkeit hinstellt und auf die wirklich schwächsten und marginalisiertesten Leute in der Bevölkerung zeigt. Und das ist die völlige Verkehrung von Karneval. Das ist absurd, das ist total bescheuert. Also wenn sie sagt, es ist Karneval, da muss man doch auch mal... Ich komme nicht über diese Performance drüber weg. Ich werde das den Rest meines Lebens in mein Gehirn eingebrannt haben, wie sie da steht und in diesem schlechten Duktus und Dialekt und dieses Betteln nach Gelächter und sowas. Ich finde das... Ich frage mich ernst, und das ist eine ernst gemeinte Frage, kann jemand, der einmal so da gestanden hat, kann er noch irgendeinen Führungsanspruch in der Welt ableiten? Die SPD sagt nein. also der Seeheimer Kreis und die SPD Nordrhein-Westfalen, haben gesagt, es wird keinen Automatismus geben, wenn die CDU plant, unter der Legislatur die Kanzlerin auszuwechseln, was ja nicht ganz unplausibel wäre, dann ist die SPD draußen. Also dann, weil wir haben einen Koalitionsvertrag mit Frau Merkel unterschrieben. Frau Merkel war auf den Wahlplakaten und da kann man jetzt nicht plötzlich eine Kramp-Karrenbauer reinschieben. Außerdem haben wir jetzt so geile Sozialprogramme mit der gerechteren Rente, der Respektrente, mit der Kindergrundsicherung, mit Änderungen bei Hartz. Also wenn die Merkel geht, dann sind wir programmatisch die geilere Partei. Bis dahin haben wir auch eine tolle Spitzenkandidatin, ich weiß nicht woher. Und dann kann Kramp einpacken. Ja, das wäre für uns alle das Beste. Ja. So, nein, die SPD hat in Umfragen 2% zugelegt durch die geilen Sozialpakete, die sie vorgestellt hat. Sie hat irgendwie aus der Zeit, glaube ich, als Andrea Nahles Generalsekretärin war und im Willy-Brandt-Haus Seminare veranstaltet zum Thema politische Sprache, Sprache des Politischen, gelernt, dass es jetzt schöne Kita, geile Rente, total sonnige Altersversorgung, sie gibt diesen Gesetzen jetzt sehr schwungvolle Namen. Ich warte noch auf dieses amerikanische Prinzip, dass man Backronyms nimmt, also ja, den Patriot Act nimmt, wo Patriot aber nicht für Patriotismus oder Patriot steht, sehr krampfig abgeleitete Abkürzung. Das war sogar bei den Patriot-Raketen auch so. Der deutsche Weg ist, dass der dann Avato oder Aventis oder Lanxess zu nennen, also einfach Scrabble zu spielen und in der Werbeagentur ordentlich Koks auszuteilen, bis einer einen so bullshittigen Namen ausgekaspert hat. Das ist ja geil, das nehmen wir. Und dann heißen die Gesetze Mirxavotl. SPD. Ernstl. Ich nehme das Ernstl. Ja, glaubst du, das hält? Nee, ne? Die SPD, kurzer Frühling und... Weiß ich nicht. Also ich finde ja den Vorschlag von Frau Barley angesichts von Fridays for Future, also Schulstreik fürs Klima, zu sagen, so und vielleicht machen wir Wahlalter ab 16. Ich finde den Vorschlag ja gut und richtig. Mir ist dann wieder eingefallen, der letzte Bundestag hatte eine linke Mehrheit. Mhm. Der hätte beschließen können, Wahlalter ab 16 und hätte damit, ich sag mal vorsichtig, eine linke Mehrheit auf einen überschaubaren Zeitraum ausbauen können. Sei da nicht so sicher. Also am Weltfrauentag möchte ich als Frau nochmal daran erinnern, dass die Sozialdemokratie vor 100 Jahren das Wahlrecht für Frauen parlamentarisch umgesetzt hat. Erkämpft hatten es natürlich im Wesentlichen die Frauen selber. Und die Antwort war darauf, dass die Frauen in ihrer übergroßen Mehrheit bei der ersten Wahl, bei der sie in Deutschland wählen durften, konservativ, rechts, national, Kinderküche, Kirche gewählt haben. Ja, muss man so, vielleicht auch nochmal überlegen, wie das zu Hause aussah und was der Mann vielleicht gesagt hat. Naja, klar, aber dein Punkt führt ja dazu, dass unsere Jugend im Osten dann stramm AfD wählt. Aber es gibt ja Umfragen. Ich bin für ein Wahlalter 40, aktiv wie passiv. Der Bundespräsident werden kann, der soll von mir aus auch wählen dürfen. Dürftest du denn schon wählen? Hm. Siehst, dann könnte ich noch ein bisschen an dir arbeiten. Ich bin ja für eine Obergrenze bei Alter. Also wir haben schon über... Mir reicht schon die Vorstellung, den Führerschein abzugeben irgendwann. Wir haben schon über Letztwähler gesprochen bei Tagesschau. Mhm. Ich glaube, wir haben das Wort damals erfunden. Ja, aber echt. Es war übrigens eine tolle Serie. Es steht immer noch bei YouTube. Ja. Und Mario Ofen grüßt mich immer freundlich am Flughafen. Ich weiß nicht, obwohl er es nicht gesehen hat oder weil er es gesehen hat. Ernst? Ja, dicke Lippe Trumpf. Geil. Also ich möchte mal so sagen, ich finde es klasse, wenn Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, was ich nicht verstehe, ist, dass es jetzt die Rente ab 40 Beitragsjahren ohne Abschläge gibt und dann gibt es sie ab 35 Beitragsjahren ohne Abschläge. Dann hast du die nächste Ungerechtigkeitsgrenze bei 34,9 Jahren. Mhm. Erstens, das verstehe ich nicht. Also warum macht man das nicht progressiv und sagt, bezogen auf die Zahl der Beitragsjahre gibt es halt eine Rente. Zweitens, das soll aus Steuern finanziert werden. Dann müsstest du natürlich prüfen, sind die überhaupt bedürftig? Nee, sagt Hubertus Heil, weil das ist ja eine Rentenleistung. Da gibt's keine Bedürftigkeitsprüfung. Wenn es eine Rentenleistung wäre, müsste es aber aus der Rentenkasse bezahlt werden. Also da gibt's leider sehr viele Argumente, dass man sagt, die CDU macht die Arme vor der Brust quer und sagt, das ist Bullshit, der Vorschlag. Formell handwerklich stimmt das. Inhaltlich ist der natürlich genau richtig, weil es nicht sein kann, dass man nach einem berufstätigen Leben da auskommt finanziell, wo Leute sind, die nicht gearbeitet haben. Und dann muss man nochmal unterscheiden, konnten die nicht arbeiten, wollten die nicht arbeiten. Ich würde auch noch über Paragraph 219a reden wollen müssen, glaube ich. Weil auch da zeigt sich wieder so schön das Ungleichgewicht in dieser großen Koalition, wo die SPD gesagt hat, wir sind dafür, das abzuschaffen. Und dann, ja, okay, mit dem Kompromiss können wir dann auch leben. Hm. 219a, also das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, was im Wesentlichen ein Informationsverbot ist. Was ist der Begriff an sich ist demagogisch. Ja, was ist? Also wenn ich als Arzt auf meine Homepage stelle, ich nehme Blinddarmoperationen vor und das mache ich halt chirurgisch mit dem Skalpell, schneide ich im Bauch, hol das Teil raus und so. Wer auf der Welt käme auf die Idee zu sagen, das Schwein macht Werbung für Blinddarm? Niemand. Also das war damals so, dass ich glaube, der konservative Teil des politischen Spektrums schon die Änderung am 218 ablehnte, also die etwas freiheitlichere Regelung für Frauen, da selbst ihre Entscheidung zu treffen oder auch für Paare. Und dann haben sie gesagt, aber dann wollen wir wenigstens, dass das keiner wissen darf, dass man jetzt Schwangerschaften abbrechen darf. Und so entstand ja nicht der 219, den gab es vorher auch schon, sondern dieser 219a mit dem demagogischen Namen Werbeverbot. Ich finde, also in dem Anliegen, Kurfuscher von diesem Markt fernzuhalten, gibt es überhaupt kein Recht für diesen Artikel. Aber das es gibt ein generelles nicht. Werbeverbot für Ärzte, was generell existiert. Und zwar, also außer für Zahnärzte, die dürfen auf Bussen mit ihrem Lächeln werben, aber normale Ärzte dürfen nicht werben. Damit ist die Frage, ob man ein Werbeverbot für, gegen, mit Schwangerschaftsabbrüchen braucht, ausreichend beantwortet. Der 219a muss weg, die SPD hat es politisch nicht durchsetzen können, sie hat ihren guten Willen deponiert. So geht's zu. Nächstes Thema im Koalitionsvertrag, die Upload-Filter. Verstehst du dieses ganze Ding mit diesem Artikel 13 EU, hier Dingsbums-Novelle, Leistungsschutzrecht, Urhebergedöns? Kannst du das erklären in den verbleibenden 8 Stunden? Ich weiß, dass zum Beispiel innerhalb der ARD, der SWR, die operative Führung hat für die Wahrnehmung der Interessen der ARD zum Beispiel YouTube gegenüber. Und ich weiß, dass du gar nicht so schnell gucken kannst, wenn du ein ARD-Produkt oder eines der dritten Programme zu YouTube hochlädst, bis es wieder gelöscht wird. Das ist ähnlich bei RTL. Deswegen gibt's ja viele, die das blurren oder kontern oder wenn sie jetzt mit Memes machen wollen oder zum Beispiel eine Kram-Karrenbauer-Redeausschnitt aus den Tagesthemen verarschen wollen, die dann da technische Tricks anwenden, damit es an einer Filteranlage, die es offenbar längst gibt, die seit einem Jahrzehnt auch angewendet wird, auch von YouTube angewendet wird, auf Wunsch großer Unternehmen, wie zum Beispiel der ARD. Von daher verstehe ich die Debatte da nicht, weil es das schon gibt. Etwas, was wie ein Hochladefilter funktioniert. Greift kurz nach dem Upload, glaube ich, faktisch. Aber also letztlich ist der Unterschied, macht, glaube ich, ein paar Minuten aus. Also es ist eine Brandrodung. Ja. Beim Upload-Filter geht es halt darum, dass man glaubt, wenn man verbietet und technisch verhindert, dass Inhalte, die irgendeine Art Verwertungs- und Urheberrecht beinhalten, hochzuladen, dass dann alles künftig gerechter ist. Was tatsächlich passiert, ist halt, dass du nicht mehr Satire, Ironie, Kommentierung, Meinungsäußerungen auf Abschnitte machen darfst. Der Kompromiss ist, glaube ich, einer zwischen zwei großen Mächten, ohne Urheber und ohne Konsumenten und User. Die eine große Macht sind die Konzerne, die sagen, wir wollen alles bezahlt haben, was wir da machen. Und die andere große Macht ist YouTube, die sagt, wir wollen von unseren Werbeerlösen nichts abgeben. Also wenn du das System umdrehen würdest und würde sagen, jeder darf alles hochladen, dafür muss YouTube aber Shares bezahlen, weil sie in irgendeiner Weise Geld verdienen, wäre das Problem gelöst. Und das ist meine Kernkritik an dem 13er, bin ich aber nicht so ganz alleine mit, weil dieser Vorschlag, YouTube muss einfach mal die Tasche aufmachen. Ich meine, am Ende reden wir da über Hundertstel Cent. Ja. Wenn ich jetzt einen alten Kaiser-Sissi-Film nehme und mache da eine Parodie auf, von mir aus, was weiß ich, Frau Kramp-Karrenbauer und lade das hoch, dann kommt irgendjemand und sagt, ja, ich habe aber noch Rechte an Kaiserin Sissi und dann habe ich 28 Klicks mit meiner Parodie bei YouTube und dann kriegt er halt 28 Millionstel Pfennig von den Werbeerlösen, die YouTube aus dieser Verwendung hat. Alles ist gut. Okay, auf der inhaltlichen Ebene habe ich es jetzt verstanden. Ein Kompromiss zweier großer, mächtiger Player auf Kosten sowohl der Urheber als auch der User. Ja, zweier mächtiger Player, die da agieren wie zwei blinde Ritter, die sich gegenseitig irgendwie versuchen, irgendwo zu treffen und einfach nur währenddessen den Wald drumherum kaputt hauen oder so. Also ich würde sagen, auf beiden Seiten genug Idioten dabei. Ich stelle mir gerade vor, dass lustige Witze, Memes der Heute-Show, der Postillon, künftig sagen, ja, im Darknet ist ja jetzt viel Platz frei, weil diese Kinderficker-Foren endlich von der Polizei geschlossen werden, gehen wir doch ins Darknet. Das wird cool. Wenn man Witze gegen die Obrigkeit nur noch im Karneval und im Darknet machen kann. Ich weiß nicht, wo dieses Darknet ist. Ich gebe dir mal einen Google, suche Darknet. Ich würde aber noch gerne kurz über die formale Ebene reden, nämlich dass die Union im Koalitionsvertrag gesagt hat, gibt keine Upload-Filter und sie jetzt doch will. Mhm. Dass das EU-Parlament, bevor die Abstimmung gelaufen ist, ein Video gepostet hat, deine Memes sind sicher, was erstellt wurde von AFP, der Agentur France Presse, die ein Player ist in Sachen Urheberrechtslobbying, dass die EVP-Fraktion versucht hat, die Abstimmung vorzuziehen im Europaparlament vor die Demo. Manfred Weber dann gesagt hat, nein, wir wollen das nicht vorziehen. Die EVP-Fraktion es dann aber doch nochmal versucht hat im Europaparlament, die sich also aufführen, entweder wie die größten Idioten, die überhaupt nicht wissen, was sie da tun, oder wie die größten Arschlöcher, die sagen, ist uns scheißegal, was ihr für eine Meinung und Haltung habt und sowas, wir ziehen das Ding jetzt hier durch. Und das eine halte ich für beunruhigend und das andere halte ich für verachtenswert gegenüber den Wählern. Hast du mal bei einem deiner vielen Arbeitgeber WDR versucht, einen sogenannten W-Vertrag zu bekommen? Was ist das? Das ist ein Wiederholungsvertrag. Weil WDR reicht zwei Sorten von Verträge für Urheber aus. Das eine ist der normale Vertrag, da steht dann das Werk drin beschrieben, was du machst, und da kriegst du dein Honorar, danke, tschüss für immer. Und in diesem unglaublich breien Schrift kleingedruckten stehen alle Verwendungen, allen Universen und allen technischen Darreichungsformen, auch denen, die noch nicht erfunden sind. Und dann gibt es so eine Art Herrenmenschenklasse an Urhebern, die können einen W-Vertrag beanspruchen. Das heißt, bei jeder Wiederholung, das ist in diesem Vertrag niedergelegt, gibt es nochmal ein Geld. Und ich habe jetzt nach 37 oder 38 Berufsjahren, weiß ich, dass meine Werke vielleicht nicht so bedeutsam sind, dass sie alle naslang wiederholt werden. Aber dass nichts von dem, was ich in diesen 37 Jahren produziert habe, wenn es nochmal gezeigt oder gelesen oder gesendet würde, mir irgendein Geld bringen würde. Das heißt, der Impetus dieser ganzen Debatte, ja, wir müssen die Urheber ja schützen. Wir müssen ja dafür sorgen, dass wenn deren urheberrechtlich geschützte Werke verwendet werden, dass die dann auch ein Geld kriegen. Das funktioniert schon ohne Internet seit 40 Jahren nicht. Ja. Ich saß mal auf so einem Podium bei den Mainzer Tagen der Fernsehkritik und vorne saß ein Vertreter der Watz-Gruppe und ein Vertreter des WDR und die sagten, ja, der WDR öffnet jetzt seine Archive der Watz-Gruppe, sodass die auf ihrer Homepage auch Bewegtbild aus der Geschichte Nordrhein-Westfalens zeigen kann. Und das war so ein Deal, mit dem man den Streit um die Tagesschau-App entschärfen wollte und so. Und ich saß da im Publikum und sagte, hey, ein Verbrecher schenkt dem anderen Verbrecher meine Arbeit. Warum sitze ich hier bei und soll klatschen? Scheiße. Also das WDR-Archiv besteht wesentlich aus meinen früheren Arbeiten, aber nicht ganz, muss ich der Ehrlichkeit halber. Wir haben einen Film gemacht 1989 in Zack, den Autotest, eine Parodie mit einem Trabi. Es gab in ganz Deutschland nur 7 Trabis, also in ganz Westdeutschland. Einer gehörte einer Bonner Studentin, den haben wir uns geliehen. Klaus Niezwitz, Tourenwagen-Europameister, hat den dann gefahren über so Marterstrecken, Kältekammer, haben wir alles mitgemacht. Wir mussten nach dem Dreh den Trabi kaufen, weil die Studentin den nicht zurück wollte. Der war Matsche. Und ja, war dann ein lustiger Film, 8 Minuten, haben wir gelacht, Dankeschön, tschüss. Dann begab es sich, dass die Mauer fiel, deutsche Wiedervereinigung war und the whole world was interested in funny Eastern German Community Cars. Und die Amerikaner fragten, Trabi, geil, was ziehen die denn an den anderen Fuß? Gibt es überhaupt so kleine Autos? Und der Film ging um die ganze Welt. Und ich würde seit 30 Jahren nicht mehr arbeiten, wenn ich einen W-Vertrag gehabt hätte. Halt nicht. Ist so. Ja, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie darüber nachdenken, Journalismus irgendwie anzufangen, können wir definitiv empfehlen. Ja, werden Sie reich mit. Nachtbock. Aber immerhin kennen Sie jetzt unser beider Familienabstammung und was wir so früher beruflich gemacht haben. Dafür ist es ja ein zeitkritischer politischer Podcast. Genau. Dass man das Ich auch mal zurückstellt. Ja. Ich sage mal mit Peer Steinbrück, das Ich entscheidet. Deswegen war ich auch so überrascht, dass die FDP hat tatsächlich mal irgendwas gefordert oder eingebracht, was mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun hat. Mhm. Also, hat sie schon mal gemacht, danach hatte ich 4.000 Euro Schulden wegen Studiengebühren. Mhm. Diesmal geht es um was anderes. Die FDP wollte das Wechselmodell als gesetzlich verpflichten. Was ist das? Das Wechselmodell heißt im Wesentlichen, wenn sich die Eltern trennen, ja, ist das Kind plus minus, also Pi mal Daumen, die Hälfte der Zeit bei der Mutter, die Hälfte der Zeit beim Vater. Ja. Das bedeutet, dass man... Wie ist das dann eigentlich mit den Alimenten? Dann zahlt keiner keinem was. Und da bist du schon genau auf dem richtigen Weg, warum die FDP dieses Konzept so gut findet. Das ist dann das Naturaliment. Ich gebe jetzt dieser alleinerziehenden Mutter nichts, weil das Kind ja 14 Tage bei mir ist. Richtig. Geil, ich bin dafür. Klar, deswegen ist die FDP auch dafür, weil das ihre Kernklientel von Rechtsanwälten, Ärzten und sonst was, die scheiße viel Geld an Unterhalt zahlen müssten, auch auf diesem Punkt entlastet. Aber ist es nicht eigentlich trotzdem gut, wenn man das ständige Gejammer hört, dass sich Väter gerade in gescheiterten oder beendeten Beziehungen nicht genug um die Kinder kümmern, dass man sagt, hey, Alter, Spaß eine Menge Kohle, wenn du dich einfach mal um dein Kind kümmerst, wenn es schon kein Argument gibt, dass du es tust. Ja, ob die jetzt so viel Kohle sparen am Ende, ist dann die andere Frage, weil die ganzen Manager, Ärzte, sonst was Väter wahrscheinlich dann die Kinderfrau bezahlen müssen, damit die sich um die Kinder kümmert. Dieses Konzept, also bei uns funktioniert es sehr gut. Es ist natürlich auch noch so, dass du Rücksicht nehmen musst auf das Kind insofern, als es immer mal Phasen gibt, wo so ein Kind vielleicht auch nicht so viel hin und her will und wo für so ein Kind auch so viel Abwechslung beunruhigend ist und es irgendwie, dann musst du reagieren und sagen, okay, dann bleibt das Kind jetzt erstmal mehr beim einen Elternteil und sowas. Das heißt, die Idee im Gesetz festzuschreiben, jedes Kind soll jetzt im Idealfall die Hälfte der Zeit bei der Mutter, die Hälfte der Zeit beim Vater verbringen, ist Quatsch. Was man machen kann, ist natürlich diesen... Quatsch ist also Hälfte, Hälfte, Yin und Yang. Ich finde das erstmal nicht schlecht. Ja, aber das aber als... du musst das als, vom Kind als, ab, also das genau. Kindswohl muss im Vordergrund genau, stehen. Genau, und das ins Gesetz zu schreiben, das soll jetzt die Standardlösung sein, halte ich für falsch. Man müsste ich glaube, du bist auf einer falschen Fährte. Guido Westerwelle, Gott habe ihn selig, Scheidungskind, ist das Leben beim Vater verbracht. Christian Lindner, absolut rege und aktiv, Scheidungskind, beim Vater gewesen und da will die FDP raus. Einfach mal Vorsitzende haben, die auch mal eine Zeit mit der Mama verbracht haben. Was macht Christian Lindner eigentlich, wenn er die von ihm herbeigebeteten Neuwahlen hat und diese Nummer aus dem Nichts der Shootingstar, wenn diese Justin Timberlake-Charme gar nicht mehr geht, weil du kannst nicht zweimal hintereinander aus dem Nichts kommen. Wie sieht die nächste Kampagne aus? Christian, er war schon immer da. Diesmal trauen wir uns. Also welches popkulturelle Raster wird er nehmen? Vielleicht, ich glaube, Christian Lindner wird Rick Rubin anrufen und sagen, Rick, du hast einen fantastischen Job gemacht damals mit Johnny Cash, als wirklich alle Johnny Cash vergessen hatten und niemand das bum bum bum bum tschk, bum tschk, bum mehr hören wollte. Da hast du gesagt, Johnny, lass das Orchester, die Streicher, die Bläser, die Chöre, den ganzen Ramsch weg, die zuckrigen Kompositionen, die eh nie deine waren. Mach mal, was du wirklich machen wolltest. Und dann hat Johnny gesagt, naja, es gibt im Radio ein paar geile Lieder von modernen Bands, die würde ich gerne einfach mal so a cappella. Und das waren die American Recordings und das ist das, was Johnny Cash heute in unserem Andenken zu einem noch größeren Denkmal ist, macht, als er eh war. Das ist das Konzept für Christian Lindner, dass er unplugged Parteiprogramme der FDP aus den 50ern vorträgt. Die sind übrigens so deutschnational und Nazi-kompatibel. Damals veranstaltete die FDP im Wahlkampf Fackelzüge mit deutschen Fahnen und war... Brannten die Fahnen oder die Fackeln? Nein, leider nicht. Erich Mende, ja, ne? War Vorsitzender, der nahm immer an Ritterkreuzträger-Treffen teil, weil er im Krieg höchst dekoriert vom Führer persönlich war. Angeblich sagte seine Frau morgens früh beim Becken, Erich, aufstehen, Karriere machen. Und das ist eine FDP, wo ich sage, ja, Christian Lindner als Johnny Cash des Rick Rubin mit Erich Mende, vielleicht war ich ausblenden an der Stelle oder voll auf den Dachdecker-Sound rüber. Ich habe mich verlaufen. Ich wollte noch ein paar konstruktive Vorschläge zum Wechselmodell machen. Ja. Zum Beispiel doppelter Kinderfreibetrag. Also einfach jedes Elternteil kriegt einen vollen Kinderfreibetrag zum Absetzen. Wäre schon mal zum Beispiel praktisch, könnte man einfach machen. Könnte man sogar dann bei Patchwork-Familien, bei zusätzlichen Kindern, die danach geboren werden und sowas, könnte man alles mit reinrechnen. Ist einfach nur... Ist ganz einfach. Was ist mit dem Ehegattensplitting für die 2 Millionen Familien in Deutschland, die nicht verheiratet sind? Das wäre mein zweiter Ansatzpunkt gewesen. Steht bei den Grünen im Parteiprogramm. Mensch, die Grünen. Ja. Die sind so erfolgreich, dass wir sie vergessen haben. Die Grünen sind der Scheinriese Tour. Also je näher die Wahlen kommen, desto kleiner wird das wieder. Aber im Moment sind sie bei 20%. Meinst du, dass es kleiner wird? Ja. Okay, komm, wir müssen wirklich noch die ganzen Toten machen. Ah ja, ey, das ist wieder so, du hattest es schon geschrieben vorher, dass es so ein David Bowie-Jahr zu werden scheint, ne? Ja. Roger Willemsen, David Bowie, Roger Cicero, weißt du noch? Das war schrecklich. Du hast damals die These angesprochen, dass gar nicht mehr Menschen sterben, sondern dass wir im Zeitalter der Popkultur mehr Familienmitglieder haben und es schmerzlicher erleben, wenn jemand stirbt. Genau, und das, ich halte das immer noch für ein valides Argument. Nur was ich sehr interessant finde, ist, wir hatten vor der Berlin-Show gesagt, wir würden gerne keinen Nekrolog machen, weil das mit dem Publikum runterzieht. Ja, weil das vor Publikum einfach nicht so richtig funktioniert. Es zieht so runter und sowas. Mit dem Ergebnis, es ist in der Zeit niemand verstorben, wo wir gesagt hätten, da müssen wir jetzt dringend dran erinnern. Ja. Kaum war diese Sendung fertig, ging es los. Ja, Rosamunde Pilcher. Ja, kann man sich drüber lustig machen. Man kann aber auch einfach mal sagen, Respekt, die Frau hat irgendwie spät ihre Berufung gefunden, hat das Ding durchgezogen, war erfolgreich. Also bitte, was soll man sich da jetzt drüber erheben? Gemessen an irdischen Verhältnissen ist 95 auch so dieses Alter, wo man sagt, möglicherweise wollte der Mensch gehen. Ja. You never know. Aber dann gleich Rudi Assauer wird für mich, also das zeigt die Macht des Dokumentarfilms, dieses gloriose ZDF 37 Grad, wo es Autorinnen gelungen war, eine ganze Zeit mit ihm zu verbringen und dieses Ansteigen der Krankheit mit einem fassungslosen Patienten zu beschreiben, war so ein starker Film, dass ich ihm verzeihe, dass er Schalker war und das auch für mich immer das Bild von diesem Menschen prägen wird, obwohl ich natürlich ihn als Spieler, als Manager in vielen Funktionen vorher erlebt habe. Mein Lieblingsbild jetzt in diesen ganzen Erinnerungen an ihn und sowas, und es gibt ja viele beeindruckende Bilder von ihm, aber mein Lieblingsbild ist das, wo er neben dem DFB-Pokal steht, der sehr, sehr ramponiert ausschaut, also der Pokal, weil Assauer ihn halt einfach vom Bus hat fallen lassen. Ja, und damit haben wir nicht das Bild wachgerufen, wo er 3 Minuten lang deutscher Meister war, weil sich ein Reporter ein bisschen vertan hatte. Ja. In Hamburg ist abgepfiffen. Ja, Plektrin müssen wir uns jetzt künftig aus Joghurtbechern selber sägen wieder, wie früher auch, vor Jim Dunlop. Genau. Das, was der auch noch Dunlop heißt, finde ich so geil. Also wie die Gummireifen. Ja. Ja. Ich glaube, der hat sich den Namen bei der Ehe ausgesucht. Jörg Schönbohm. Es gab kurze Irritationen im WDR, bis man feststellt, es geht um Jörg Schönbohm. Ja. Eigentlich der bewaffnete Arm des konservativen CDU-Flügels. Solche Leute, die dann doch am Ende noch immer die, wenn auch mit dem Leo 2 Brückenlegepanzer, aber doch die Kurve kriegen. Ins Demokratische, sie betreten jetzt, sie befahren jetzt, sie überfahren jetzt den demokratischen Sektor. Das war ein stramm Rechter, den ich aber eben nicht für nazikompatibel hielt. Aber so ein bisschen das Role Model für Gauland? Nee, eben nicht, weil Gauland seine persönliche Eitelkeit, sein Ich sein wollen vor das gemeinschaftliche Interesse steht und seinen eigenen Laden aufgemacht hat. Schönbohm war bestimmt dissent mit ganz vielem, was in der Merkel-CDU passierte, aber er hat's ausgehalten. Er hat ein bisschen Teamgeist bewiesen. Okay. So brauchen wir den Konservativen. Und damit habe ich ihn vernichtet für alle AfD-Wähler. Ach so, das war ein Weichling. Der großartige Tommy Ungerer. Ja, ich habe nur so rudimentäre Erinnerungen an seine Bilderbücher und sowas. Aber das waren diese immer leicht grotesken Figuren, die aber jetzt doch nicht irgendwie ins Schlimme, Verstörende gingen, aber irgendwie so ein bisschen anders waren. Ne? Ich glaube, er hat auch sehr versaute Bücher gemacht. Ja. Das ist jetzt der umgekehrte Rudi Assauer-Effekt, wo mir ewig diese großartige Doku in Erinnerung bleiben wird. Sagt Tommy Ungerer und ich denke Fickmaschine. Das ist doch nicht richtig. Nicht, wenn ein Mann mit 87 Jahren und einem großartigen Lebenswerk. Von Lyndon LaRouche kennen wir vor allen Dingen seine bezaubernde Gattin. Genau, das ist, also erstmal Lyndon LaRouche ist Rekordhalter, was US-Präsidentschaftskandidaturen angeht, nämlich mit 8-mal. Super. Also hat 8-mal versucht, sich für die Demokraten und andere Parteien aufstellen zu lassen, ist 8-mal krachend gescheitert, ist ein verschwörungstheoretisch antisemitisch nicht nur angehauchter Politirrer, eigentlich schon ziemlich sagen. Jetzt kann man sagen, ausgehauchter sogar. Jetzt auch ausgehauchter. Er ist in Deutschland bekannt als mein Mann, der amerikanische Präsidentschaftsbewerber. Und das sagte dann Frau Büsow-Vorsitzende. Genau, die Büsow-Vorsitzende Helga Zepp-LaRouche. Ich glaube, die beiden sind auch so ein bisschen quasi das Vorbild für Prezell und Petri gewesen. Frau Zepp-LaRouche hat, glaube ich, auch 20 Parteien oder sowas gegründet. Ja, bis sie sich im Geist von Schiller und... Bis sie sich dann bei Büsow zur Unruhe gesetzt hat, ein... irrer verschwörungstheoretischer... Na, sag's nicht. Also da ruft ihr Anwalt an, wenn du jetzt Sekte sagst. Nee, Haufen. Die Frage ist, nach dem Tod des großartigen, in Wirklichkeit ja Schweizer Schauspielers Bruno Ganz, wer kriegt den Iffland-Ring? Ich meine, der Mann ist jetzt schon 14 Tage tot, das Testament ist offenbar immer noch nicht eröffnet. Es gab mal einen Fall, wo ein Schauspieler, der den Iffland-Ring trug, also diese Auszeichnung für den größten lebenden Bühnenkünstler, männlich. Das wäre mal interessant, ob Bruno Ganz jetzt vielleicht gesagt hat, Inge Meisel, ach scheiße, auch schon tot. Also ob er das ausdehnt, das Erbe Ifflands. Wer sind die wichtigsten Bewerber? Platz 1 Robert Lewandowski. Platz 2 Til Schweiger. Platz 3 Marie-Louise Marjan. Ich weiß es nicht. Wer sollte diese Auszeichnung tragen? Viele sagen ja Ulrich Mattes und damit könnte ich leben. Ja, meine Frau, finde ich gut. Karl Lagerfeld. Also da muss ich schon sagen, Karl Lagerfeld hat mit Mode, die ich nie verstanden habe und mit einem Lifestyle, wo ich sage, wegen Karl Lagerfeld trage ich Trainingshosen, geschafft, was zuletzt Thilo Sarrazin geschafft hat, um 2006 rum, sämtliche Titelseiten und noch Sonderhefte. Also ich war in Kiosken in den letzten Wochen und Stern und Spiegel und Sonderheft und Fokus und alle, der große Karl. Ja. Als er dann gestorben war und dann diese ganzen Nachrufe und Würdigungen eingingen, kamen dann von vielen irgendwie so Sachen wie, man muss auch bedenken, er hat das und das und das gesagt und hat halt irgendwie frauenverachtende Sprüche gemacht oder hat sich über bestimmte Bevölkerungsschichten erhoben oder sowas. Das ist sicherlich alles richtig. Was ich dann daran bewundere, ist, dass er nie irgendwie gesagt hat, das habe ich nicht so gemeint oder stellt euch nicht so an, sondern dass er einfach da drüber geschwebt hat. Und das Ganze, glaube ich, immer auch aus einer ästhetischen Warte und nicht aus einer, also nicht in einem menschlichen Sinne herabschauend oder sowas, sondern das alles aus einer ästhetischen Perspektive und einfach sein Ding durchgezogen hat und, wenn man das so sagen kann, in einem positiven Sinne politisch unkorrekt war. Das heißt, wie er zum Schluss über Merkels Migrationspolitik hergezogen war, habe ich gesagt, ja, dein Vater hat ja mit Glücksklee, Kondensmilch, die Wehrmacht versorgt, das schließt sich ja auch im Kreis. Aber das Argument zu sagen, dass Deutschland mit seiner Geschichte des Antisemitismus vorsichtig sein muss, irgendwie Leute ins Land zu lassen, die antisemitisch sind. Ich glaube, man muss keine Leute ins Land lassen, damit Deutschland ein Antisemitismusproblem hat. Und ich glaube, er hat da auch verallgemeinert. Und an dem Punkt würde ich ihn auch kritisieren. Und es ist auch bei Antisemitismus kann er auch gut über Frankreich reden. Ich bin mit dem nie warm geworden und ich konnte diesen, aber bitte, das bin ich mit Wolfgang Job auch nicht, 85 Jahre alt. Circa 85, man weiß es nicht so genau. Also wenn Deutsche als Modeschöpfer in der Welt reüssieren, freue ich mich. Das widerlich Kramp-Karrenbauer. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie, ja. Peter Rüschel. Ja. Du hast eine lange Geschichte mit Peter Rüchel. Ich versuche sie kurz zu erzählen. Klar, ich als Volontär im WDR haben wir natürlich alle Mädchen und Jungs in diesem Jahrgang versucht, in die Jugendredaktion zu kommen, wo eben Peter Rüchel den Rockpalast machte. Und da gab es dann tatsächlich auch was zu tun, weil Peter Rüchel so beansprucht war von Rockpalast und davon Little Steven und die E Street Band und vor allen Dingen irgendwann doch mal Bruce Springsteen dahin zu holen, dass wir als Volus einfach eine Jugendtalkshow machen durften. Hauptsache, da wird noch irgendwas anders als der Rockpalast produziert. Da war ein sehr liberaler Leiter. Und wir haben dann als junge, stramme Karrieristen überlegt, wie machen wir uns dann auch mit einem netten Weihnachtsgruß bemerkbar, saßen in unserer WG, hatten einen Stapel Postkarten gekauft, die auf dem Avers alle Plattencover zeigten. Das ist ja dann, echt schon, Mensch, eingefuchst. Und nun überlegten wir, was wir die Rückseite schreiben wollten, trafen uns um 15 Uhr und berieten, wie wir jetzt da auch unsere Vorzüge in einem kleinen Weihnachtsgruß elegant so im Nebensatz übrigens, wir, ja, Peter. Und es endete um 23 Uhr damit, dass uns die Köpfe auf den Tisch fielen und wir schrieben, frohe Weihnachten, lieber Peter. Das fiel uns ein, als einer von uns 50 wurde und wir dachten, das wäre jetzt cool, wenn zum 50. Geburtstag Peter Rüchel dem schreiben würde, frohe Weihnachten, lieber Andreas. Und wir machten uns auf die Suche und ja, es hieß, nein, der ist im WDR. Da war er aber auch schon, ich glaube, entspannte 79 und wir dachten, kann nicht sein, er ist vor 15 Jahren pensioniert worden. Ich glaube, er hatte bis zum Schluss ein Büro. Genau, und zwar in dem Trakt des Filmhauses, der gerade abgerissen worden ist. Jetzt konnten sie es abreißen. Und wir drangen also vor in einen nie begangenen Gang des WDR-Filmhauses und fanden, auf einmal hingen da Rockpalast-Plakate mit Patti Smith und 10 Years After und 10 Years Later. Und es war, als seien wir durch eine Zeitschleuse gegangen und klopften dann eine Tür und traten ein. Und da waren massive Holzmöbel aus den 60er Jahren. Und am Schreibtisch saß Peter Rüchel und sagte, hey Jungs, Wir haben ihm dann diese lange Geschichte erzählt. Ich glaube, er hat kein Wort verstanden, weil ich sie ähnlich krude erzählt habe wie jetzt auch. Und er sagte, ja, ist egal, tu her. Und dann schrieb er auf ein Jugendfoto von uns allen, frohe Weihnachten, lieber Andreas. Und Andreas hat sich sehr gefreut. Ich bin ihm auch einmal begegnet in den Gängen des Westdeutschen Rundfunks. Und man hat das selten, dass Leute wirklich so eine Aura wirklich ausstrahlen. Und alle anderen Leute, die auch durch diesen Gang gingen, alle irgendwie so, es ist Peter Rüchel. Er hatte so das Gefühl, irgendwie so ein Spotlight ist über ihm. Und irgendwo im Hintergrund hört man auch Rockmusik ganz leise. Oder eigentlich laut, aber man nimmt sie nicht. Also sie ist da, man kann nicht sagen, woher. Und das war ganz faszinierend. Ich dachte nur, Peter Rüchel. Absolut, so war er. Nicht im Rockpalast aufgetreten ist Gus Backus. Ja, und ich weiß nicht, Trock Talk ist nie in Rockpalast aufgetreten. Da hat es dann noch ein paar Treffer gegeben, die dich auch persönlich verletzt haben. Das habe ich an deinen WhatsApp-Nachrichten gemerkt. Ich gebe zu, als ich Such a Shame hörte, dachte ich, wow, eine neue Single von Roxy Music. Es ist die beste Roxy Music Single, die Roxy Music jemals nicht gemacht hat. Weil solche Experimente wie da vorne brüllt jetzt mal ein Elefant auf der Single. Die Stimme von Mark Holl ist auch schon ein bisschen in der Nähe, zumindest von der Nummer von Brian Ferry. Habe ich geliebt und fand ich schade, dass sie nicht von Roxy war. Großes Kompliment an die Band. Und habe die mehr so als Adepten erlebt. Und jetzt zum Tod von Mark Holl habe ich noch mal einiges gehört und muss sagen, nee, das ist schon so ein Grundlagenforscher gewesen. Ja, und hat auch wahnsinnig viele Bands dann so, die ich dann in meiner Jugend gehört habe, so beeinflusst. Also allen voran jetzt immer wieder genannt Radiohead. Und wenn man sich das anhört, dann kann man da schon wirklich so eine direkte Linie auch erkennen. Also das ist schon jetzt auch in der Rückschau beeindruckend. Wohingegen Uriella ja wahrscheinlich gewusst hat, dass sie stirbt. Sterben ist, glaube ich, auch das falsche Wort. Transmorphiert. Ja. Das Gefäß wechselt. Uriella, kann man das auch noch mal kurz Uriella und erklären? Gefäßwechseln klingt ein bisschen nach einer Blasenkrankheit. Ja, das auch so eine Sektenfrau? Es hat ja eine unglaubliche Wirbelschleppe mit Leuten, die die Engel gesehen haben oder irgendwelche Eingaben haben. Sie saß da irgendwo in den Bergen und hatte wohl auch mehrere Anhänger. Werner Schneider ist mir vor allem in Erinnerung geblieben als Guten Abend, liebe Boxfreunde, Boxskeptiker und Boxgegner, also als Kommentator der großen RTL-Boxkämpfe Henry Maske. Ich wollte Olaf Scholz sagen, aber eigentlich meine ich Axel Schulz. Schlecht wäre es nicht. Hat aber natürlich, also wusste ich damals auch schon, eigentlich als Kabarettist gestartet und auch immer gewesen, habe jetzt auch noch erfahren, großer Lyriker, Rezitator, Sänger und sowas, ein, kann man sagen, Universaltalent? Keiner auch. Ne? Talent ist immer so, Talent haben wir alle. Stimmt. Ja, also erinnert an den ebenfalls unvergessenen, hoffentlich Sammy Drechsel von der Lach und Schieß, ich glaube fast Generationen, naja, ein bisschen älter, der auch Eishockey kommentierte im Fernsehen und den für mich unvergessenen Spruch über einen Verteidiger, der gerade eklatant versagte, hinterließ. Na, der hat den tiefen Teller auch nicht erfunden. Nicht schlecht, oder? Ja. Nee, Werner Schneider, ein ganz großer und ein bisschen auch die Handschrift von RTL, es war nicht alles damals schlecht, zu sagen, lass ihn diese Boxkämpfe kommentieren. Er hat da Leidenschaft, große Kenntnis und er konnte es auch an die vermitteln, die Boxen überhaupt nicht interessierte. Ja, diese Woche hat es dann nochmal so richtig eingeschlagen bei uns in den 90ern. Also an einem Tag kam die Nachricht von Keith Flint, einer der Sänger von The Prodigy. Also damals eine Band, ich glaube, man kann das für Nachgeborene vielleicht gar nicht so erklären, aber es war eine Band, also die mir das erste Mal begegnete mit einer Seite in der Bravo Schockvideo, weil die immer Musikvideos gemacht haben, auch teilweise von Jonas Ackerlund, dem großen Videoregisseur, die sehr, sehr verstörend waren und nicht vor 23 Uhr ausgestrahlt werden durften und sowas und dazu Musik gemacht haben, wo die Eltern jetzt auch mal reinkamen und sagten, mach doch mal den Scheiß aus. Ja, der ist mit 49 verstorben, am gleichen Tag wie Luke Perry, einer der Hauptdarsteller von Beverly Hills 90210, was ich nie gesehen habe, weil es auch damals eher so eine Mädchenserie war irgendwie. Und ich auch ein bisschen zu jung dafür war. Also meine Jugendserien waren dann Dawson's Creek und OC California und sowas. Aber das hat tatsächlich dann so in meiner Generation schon größere Betroffenheit ausgelöst, dieser Tag. Aber da war der 4. März mit seinem Sensenhunger noch lange nicht satt. Nein. Dann ist erwischt noch Michael Born, den selbsternannten Volkstheaterregisseur, vulgo Filmefälscher, mit dem auch ich eine Begegnung hatte, weil einen seiner gefälschten Filme er tatsächlich in das WDR-Magazin Zack verkauft hat und wir damals ein bisschen nachrecherchiert hatten, ob diese Schlepperbande, die tatsächlich Flüchtlinge über die Alpen nach Deutschland bringt, wirklich an dem Tag da gewesen sein konnte, weil im Bild Schnee rumlag. Und dann haben wir das österreichische Wetteramt angerufen und die sagten, da lag an dem Tag Schnee, auch wenn es verfickt nochmal Mai war. Worauf wir dachten, Mensch, der Born recht hatte, lass uns den Scheiß mal senden. Danach flog uns das um die Ohren. Es gab dann Hinweise von Zuschauern, kann so nicht gewesen sein. Wir sind dem nachgegangen, haben festgestellt, kann so nicht gewesen sein. Haben dann Herrn Born gesagt, das war's bei uns, aber die Schande war gegeben, wir hatten einen gefälschten Film gesendet, haben ein bisschen in die Branche gewarnt und ab da nur noch gestaunt, dass trotz unserer Warnung die eine oder andere Redaktion bis zu 13 Filme von Born gesendet hat. Irgendwann flog auch das auf und es gab einen Prozess und ja, er behauptete dann, genau, das war Volkstheater. Das ist eine Chuzpe, die uns bei Relotius noch ein bisschen fehlt. Jetzt aber ist er gestorben. Aber das war so ein vergleichbarer Fall damals, ne? Eigentlich, ja, mindestens. Das Trollige ist noch wilder, weil also um Fernsehdokumentationen zu fälschen, muss man ja ein bisschen mehr drauf haben und ein bisschen weitergehen als Text. Ja, das war dann Jugendliche saugen mit Strohhalmen Sekrete von Krötenrücken, weil das bedröhnt. Es war halt auch so, dass Redaktionen irgendwas gelesen hatten, Papier ist geduldig und Born dann sagte, das kann ich euch verfilmen. Und dann haben seine Kumpels Volkstheater gemacht. Ein interessanter Aspekt jetzt auf die Zukunft gewandt ist, dass nach Born ja nicht das Fälschen und Lügen im Fernsehen beendet war, sondern das winzig klein im Abspann steht Scripted Reality. Und die Leute das aber weggucken, zum Beispiel früher am RTL-Nachmittag, so sind die Hartz-Empfänger also wirklich. Sind sie nicht, es ist einfach Born-Fernsehen. Und da ist die spannende Frage, wie geht's nach Relotius weiter? Steht da ganz winzig klein im Spiegel, haben wir uns ausgedacht oder hätte so gewesen sein können? Oder erfindet man vielleicht einfach mal das Genre der Fiktion und nennt es Roman, Kurzgeschichte. Gefühlsreportage. Ja, oder so. Oder Frau im Spiegel. Und das andere, Klaus Kinkel, auch noch am 4. März. Ist für mich immer noch Bundesaußenminister. Also wenn ich in Nachrichten den Satz höre, einen Satz höre, der anfängt mit Bundesaußenminister, in meinem Kopf Kinkel. Das ist dein Prägungs-Bundesaußenminister. Ja. Ja, dann bist du natürlich Gnade der späten Geburt, weil bei mir war das ein Leben lang Hans-Dietrich Genscher. Klaus Kinkel, bis ins hohe Alter schwarze Haare. Ich bin noch vor einem Jahr mal in Berlin gesehen, wo er als Rechtsanwalt in einem Mandat unterwegs war und Zeitungen zerriss. Das liebe ich ja, wenn Menschen nicht sich einen Link wegspeichern oder so, sondern wirklich händisch da saß und einen Artikel ausriss, der ihm gefiel und in eine Mappe stopfte, wo gefühlt schon 4.500 solche Ausrisse drin waren. Unvergessen das Wort von Irmgard Adam Schmetzer, die eigentlich Klaus Kinkel werden sollte, nämlich Außenministerin und eine Zusage von Möllemann hatte und sich ab da so verhielt, wie Möllemann ihr riet, um eine bestimmte Intrige in der FDP zu spielen. Und als ihr das klar wurde, Möllemann anbrüllte, du intrigantes Schwein, was an die Ohren der Bildzeitung kam, die damit aufmachte an dem Tag, woraufhin ich die Bildzeitung nahm, in ein T-Shirt-Geschäft ging und mir einfach diesen Bildtitel vorne aufs T-Shirt druckte und damit durch den WDR lief, weil ich damals so drauf war. Kurz danach endete meine Karriere im WDR. Klaus Kinkel, geboren in Hechingen, das ist das Dörfchen zu Füßen der Burg Hohenzollern, wo unser deutsches Herrschergeschlecht herstammt. Ebenso wie Mischa Wolf, der Chef des DDR-Geheimdienstes. Kinkel, BND-Chef, Wolf, DDR-Geheimdienst. Beide Väter kannten einander. Nein. Wo ist da der Love Interest? Also wenn die jetzt noch kreuz und quer gevögelt hätten, würde der NDR eine Doku kaufen. Über Klaus Kinkel. Ich habe Klaus Kinkel tatsächlich mal im Urlaub, ich weiß nicht mehr, ob es in Ostkapelle oder in Greibskerke oder so war, aber jedenfalls irgend so eine... Ist Ostkapelle eigentlich der ursprüngliche Name von Rammstein? Buffte. Es war, ich glaube, Pitti oder Pudis. Es war irgendeine... Klaus Kinkel hat bei den Pudis gesungen. Richtig. Deswegen hat sich die Haare gefärbt. Eines dieser Dörfchen auf Walcheren, wo ich mit meiner Familie Urlaub gemacht habe, wir haben Radtour gemacht und Klaus Kinkel war auch offensichtlich mit Familie, keine Ahnung, Enkelkindern oder sowas, mutmaßlich, denn es waren die Ferien unterwegs. Und Klaus Kinkel hatte seinen Rucksack in einem dieser Ausflugslokale vergessen und war schon draußen und stürmte noch einmal rein und kam mit seinem Rucksack zurück. Das ist meine Begegnung mit Klaus Kinkel. Die Szene, ich habe meinen Rucksack vergessen und muss nochmal zurück, kommt vor in dem grandiosen, wunderbaren Buch Lieber woanders von Marion Brasch, was dieser Tage erschienen ist und meines war nicht alles schlecht heute ist. Was für eine Überleitung, da brauchen wir ja gar keinen Peter Obern-Jingle. Das kannst du aber trotzdem mal hier reinhauen. Es war nicht alles schlecht. Was würdest du empfehlen? Die neue LP von Charlotte Brandy. Und das nicht, weil sie meine Nichte wäre, sondern weil sie da ein jede musikalische Dimension sprengendes Album vorgelegt hat. Und im Gegensatz zu ihren früheren Alben, A, wie ein Rezensent bemerkte, Charlotte Brandy entdeckt die Gitarre. Und B, dieses Blue Note Verbot, wo sie auf ganz andere Weise so arisch deutsch war, dass es absolut keine schiefe Note auf ihren ersten beiden Alben gab. Und jetzt, finde ich, kommt sie ein bisschen mehr zur Weltoffenheit. Aber was habe ich das zu bewerten? Es reicht, wenn ich begeistert bin. Also, Lieber woanders, Marion Brasch, erschienen bei Fischer. Und The Magician von Charlotte Brandy, erschienen bei Sinbus. Und du? Na, da heißt es jetzt mal mithalten. Da wollen wir was hören, mein Lieber. Ist es okay, wenn ich sage, dass ich mich total freue, dass mein eigener Text jetzt endlich im Magazin erschienen ist? Es ist doch das Magazin JWD. Richtig. Von Joko Winterdienst. JWD, oder? Wie heißt der? Ja. Mhm. In Joko Winterscheids Druckerzeugnis ist meine Reportage über das Ruhrgebiet erschienen. Ich glaube, ich habe schon vor Monaten davon berichtet. Dass ich glaube, du hast in Berlin daraus vorgelesen. Ich habe in Berlin daraus vorgelesen, das haben wir aus dem Podcast rausgeschnitten. Och. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hätten da noch einen Mitschnitt. Wenn ihr alle laut genug ruft, dann... Lies doch mal vor, Lukas. Bitte, bitte. Ja, genau. Ich möchte mehr als ein Kind, das Papa vorlesen sagt. Ich möchte ein bisschen mehr... Nein, also ich bin mit meinem Sohn im November... Wenn ich meinem Sohn eine langweilige Geschichte erzählte, brüllte der mich an, umblättern. Weil er war so an Bücher gewohnt, dass selbst wenn ich nicht aus dem Buch vorlas, sondern einfach nur so erzählte, dachte der, den Witz mit dem U-Boot kenne ich. Das war so kryptisch, das kannst du rausschneiden. Also kauft euch dieses Heft oder spart eine Menge Geld, indem ihr eine Mail schreibt, ey, Lukas, diese Straßenbahngeschichte, die sowieso dein Sohn geschrieben hat, lies sie uns doch bitte mal, stell mal den Take online. Ja, es ist nicht der ganze 25.000 Zeichen Text, der auch nicht ins Heft gepasst hat übrigens. Mhm. Er musste online fortgesetzt werden. Mhm. Irgendwie muss ich das noch lernen, dass wenn die Redaktion sagt, wir hätten gerne 10.000 Zeichen, dass man dann nicht 25.000. Aber das passt jetzt zu diesem Podcast, der auch eine immer knappe halbe Stunde lang ist. Ja. Ihr könnt uns natürlich posten, schreiben, kommentieren, wie geil ihr das findet, dass der Podcast nur eine halbe Stunde lang ist. Ihr findet ihn bei Soundcloud unter Küppers Bushido. Bei Facebook gibt es sowohl Lucky und Fred als auch Friedrich Küppersbusch als auch Pro Bono TV. Bei Twitter gibt es @Einheinser. Also zusammengeschrieben und @ProBonoTV ohne Punkt. Und was gibt's noch? Es gibt neue Live-Shows. Yes! Ja, wenn die Hörerinnen und Hörer bis zu diesem Punkt zugehört haben, können wir an dieser Stelle verkünden, bald gibt's wieder Applaus zu Beginn des Podcasts. Absolut. Wir wechseln die Spielstätte, wir gehen ins Theater Flatschbitzel in Dortmund, weil dann können auch vielleicht alle mal eine Karte kaufen, die alle wollen. Theater war ein bisschen kleiner. Flatschbitzel ist super praktisch, wenn man es googeln möchte. Wie schreibt man es? Keine Ahnung. Friedrich Ludwig Emil Theodor Siegfried Cäsar Hustensaft. Ohne Cäsar. Nee, ohne Siegfried. Ohne Siegfried. Samuel, wie wir Nachgeborenen wieder sagen dürfen. Ja. Ja, jedenfalls, wann? 28.04. Und dann im Juni nochmal. 16.06. Mhm. Aber erstmal den 28.04. überleben. Genau. Also das heißt, es gibt jetzt schon wieder Karten für die Live-Show. Es ist ein Sonntagabend. Mit den Goldkanten, Frau Ado. Ja, also... Und man kann sich noch bewerben, unser Ehrengast zu sein. Sollen wir das mal so machen? Ja. Ja? Gerne auch Gästin. Wir hatten den großartigen Hans Hoff bei uns in der Show. Wir hatten Sabine Brandy. Was ihn nicht gehindert hat, Serdar Somuncu keinen Grimme-Preis zu geben, wofür es noch, da müssen wir nochmal drüber reden, weil wir waren in der Jury. Hm. Ja, dann irgendwie. Ich glaube, diese Grimme-Jurys, die haben auch nur einen Würfel, wo auf 6 Seiten Böhmermann steht, um mal was Unkollegiales gesagt zu haben. Das stimmt. Sabine Brandy war unsere wunderbare Ehrengästin. Da haben wir den Weltfrauentag vorgezogen, Stefan Niggemeier. Und Sie können sich bewerben. Ja. Wäre schon gut, wenn es einen Grund gäbe, warum wir Sie zum Ehrengast machen sollten. Aber ich finde in Sachen Diversität und sowas jetzt auch gerne mal People of Color oder irgendwas. Transgender. Ja. Lukas, hat Spaß gemacht. Ja, es danke dir. Eine Freude. Ich muss das ja nicht zusammenschneiden. Nee, es sind auf dem Zettel stehen auch nur noch 400 andere Themen, aber dann sprechen wir. Die wir hätten machen können. Sprechen wir halt beim nächsten Mal über die Frage, woher kommen Sie? Ja. Wir bedanken uns auch bei den Dachdeckern. Genau, wir bedanken uns vor allen Dingen bei den Dachdeckern, die im Prinzip schon die Grundspuren für so ein neues Radiohead-Album auch aufgenommen haben hier gerade. Genau, wir fügen noch Bass und Schlagzeug dazu. Und dann ist fertig. Komm, abspannen. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.